Heute Abend strahlt das erste und das zweite deutsche Fernsehen Weihnachts- und Kerzengerüche aus. Heute Abend weht ein ungeahntes Überseeklub-Feeling auch durch euer abgewohntes Haus. Heute Abend pinkelt ein besoffener Kultursenator viele kleine Herzchen in den Schnee. Heute Abend tut in den Kasernen und in den Klosterschulen manches Pubertätsverunkel weh. Heute Abend hat der freigesprochene Herr Kuras dienstfrei. Heute Abend schießt er seine Weihnachtskerzen aus. Heute Abend singt der Kindesmörder Weihnachtslieder. Heute Abend isst er alle Bonbons selber auf. Stille Nacht allerseits, Heiligabend zusammen. Mach das Licht aus, die Tür zu, die Kerzen an. Heute Abend ruht sich Paul der VI. Bei der Weihnachtsbotschaft von den bösen Kommunisten aus. Heute Abend über geilem Gänsebraten rückt Herr Müller traumverloren mit KZ-Geschichten raus. Heute Abend summt es hinter schwach erhellten Kirchenfenstern heilig grausig bis zur Mitternacht. Heute Abend schließen die Bordelle in der Herbertstraße, jedenfalls die meisten schon um 8. Heute Abend wird ein dünnes, schwarz verbranntes Kinderbeinchen qualvoll amputiert und schlecht vernäht. Heute Abend freut sich dieses kleine Mädchen in Danang ganz selbstverständlich nur auf dein Gebet. Stille Nacht allerseits, Heiligabend zusammen. Mach das Licht aus, die Tür zu, die Kerzen an. Heute Abend fühlt ein jeder, heute Abend spricht der Heinemann von Sozialismus mit menschlichem Antlitz, so wie ein Poet. Heute Abend fühlt ein jeder, dass die Liebe stärker ist als Geld, so wie es in der Zeit geschrieben steht. Heute Abend wird das Christkind viele tausend Male abgeherzt. Heute Abend wird in Blankenese herzlich über Weihnachten gescherzt. Aber heute Abend brennen viele rote Sterne über einem Drittel dieser Welt. Und heute Abend freuen sich viele, dass das nächste Drittel auch mal einen roten Stern erhält. Heiligabend zusammen, stille Nacht allerseits. Nicht der Lichterbaum allein, nein, der Teppich brennt bereits.